Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Das Leben der Familie Mann als Dokudrama, in dem Spielszenen mit Interviews wechseln. Damit hatte Heinrich Brilleur einen Riesenerfolg bei den Zuschauern und bei den Kritikern. Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, auch einen Emmy gab's. Und jetzt, inzwischen fast 20 Jahre später, hat er sich nach Thomas und Heinrich Mann einen anderen Großdichter aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgenommen. Bertolt Brecht, Jahrgang 1898. Der zweiteilige Film feiert gerade auf der Berlinale seine Premiere und wird im März erst bei Arte und dann im Ersten zu sehen sein. Hartwig Tegeler hat mit Heinrich Brilleur im Corso-Gespräch gesprochen, über dessen Brecht-Film und ja vor allem darüber, was für einen schwierigen und vielschichtigen, aber auch widersprüchlichen Charakter er da in Szene gesetzt hat. Heinrich Brilleur, war Ihnen dieser Künstler jemals sympathisch? Das wechselte. Er war sehr aufregend für mich in den frühen Jahren in einem katholischen Internat, wo ich die Hauspostille als Primaner bekam, als Geburtstagsgeschenk. Und ich mit meinen Freunden, die so ein bisschen die Abtrünnigen waren, Gedichte gelesen habe wie »Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr« und auch schauerlich erotische Geschichten, die wir uns kaum trauten, laut auszusprechen. Man war ja sehr unter katholischem bleiernen Himmel. Und das waren so die ersten Schnitte und Risse. Und da war spannend, wie konnte einer schon vor so langer Zeit sowas sagen? Und man wollte das verstehen und auch so denken oder sprechen können. Das hat mich dann auch die Universität begleitet. Und da war er mir natürlich noch sympathischer, weil wir seine Stücke machten. Aber heute frage ich mich in der Tat, weil er ein ganz guter Lügner war. Wer ist das, der hier ich sagte? Hat er sich erfunden in dem Moment in einer Größenfigur? Wäre er gerne so gewesen? Was stimmt da dran? Da bin ich dann skeptisch geworden. Und dann habe ich natürlich bei dem Hineingehen in das Leben gesehen, welche Zumutungen er auch anderen zugesprochen hat, dass sie bei ihm bleiben müssen, dass er wütend und eifersüchtig wurde, was er auch aufgeladen hat an Arbeit. Und da hat er auch Züge gehabt, die einem nicht sympathisch sind. Sie zitieren in Ihrem Film, also in dem Docudrama über Brecht, wird einmal Theo Lingen zitiert mit einem sehr interessanten Satz über Brecht. Er wollte Besitz haben, aber auch von den Menschen. Das beschreibt so ein bisschen das, was Sie eben gerade auch Ihrerseits nochmal beschrieben haben. Auch von den Frauen, sagt Theo Lingen, die konnte er nicht loslassen. In dem Moment wusste der Reporter, glaube ich, nicht, dass Theo Lingen Brechts zweite Frau geheiratet hatte. Und dass er da auch noch immer Rechte drauf haben wollte und dass er rasend eifersüchtig sein konnte. Natürlich wollte er die Menschen ändern, die in seiner Nähe waren. Die Lutz, die Schauspielerin Regine Lutz, er hat sie zu einem Star, zu einer Schauspielerin gemacht. Der veränderte tatsächlich Leute. Denn Veränderung war das Liebste für ihn, am besten die ganze Gesellschaft. Heinrich Brilleur, wenn wir jetzt dieses komplexe negative Bild von Brecht jetzt mal wiederum positiv drehen und ich Ihnen einfach sage, wenn ich aus Ihrem Film herauslese, Brecht war Gier, war Lust, war Rücksichtslosigkeit, was fehlt da jetzt sozusagen? Er war auch fürsorglich, er war lieb, er war zärtlich, er war ein Genie, er war eben hochbegabt, er war in vielen Rollen unterwegs und nicht umsonst. Ich war ihr sehr dankbar, sagt Regine Lutz am Schluss, als ich sie frage. Sie waren so eine beliebte Schauspielerin, hat sie sehr geliebt. Haben Sie ihn gekannt? Da überlegt sie und sagt, er kannte mich und zwar sehr gut. Dann macht sie eine Pause und sagt, ihn konnte man nicht kennen. Das hat mir sehr gefallen. Am Ende eines Films, wenn man Teile seiner Persönlichkeit ausgebreitet hat, es alles in das Kästchen zu tun, zuzuklappen, umzudrehen, den Schlüssel wegzuwerfen. Und nun muss der Zuschauer selber sehen. Ich biete Geschichten, die ich gefunden habe, an. Ich montiere sie zu einem lebendigen Bild eines Menschen, denn man kann ihm hier nicht in der Pose begegnen, die er selber für sich ausgedacht hat, in Ledermantel, unglaublicher Härte oder nachher in dieser Kittelschürze mit den kurzen Haaren. Und der Zigarre. Und der ewigen Zigarre und allen anderen Inszenierungen und Regularien, die er aufgebaut hatte, auch um in seiner Angst Sicherheit zu finden, die er aber nicht gezeigt hat sozusagen. Es ist doch gut, wenn man diesen so oft als heroisch inszenierten Mann mit Zigarre als leidenden Menschen sieht, als schwachen Menschen. Heinrich Brilleur, wenn man so etwas macht, so ein Docudrama über Brecht, Sie haben das eben schon angedeutet, das ist immer auch ein Stück weit eine Dekonstruktion eines Denkmals. Was ist denn Ihr Interesse gewesen? War das ein psychologisches, war das ein kunsttheoretisches, war das ein schlicht biografisches oder läuft das alles zusammen in Ihrem Motiv, diese Arbeit gemacht zu haben? Es ist erst einmal der Literaturdetektiv, der losmarschiert und will rausfinden, Wer war dieser Mann? Wie sieht die dunkle Seite des Mondes aus, von der wir nichts wissen? Und diese Fragen habe ich dann seinen Mitarbeitern gestellt. Und letztlich ist es gibt zwei Formen von Wissen. Der Kunst und das der Wissenschaft sind zwei Formen. Und das ist eine künstlerische Annäherung auch an Brecht, nicht nur eine Dokumentation, wo man sagt, das ist so, das war so, sondern ein Denkmal wird lebendig. Es kommt runter vom Sockel, aber es wird ein Mensch, dem man als Mensch begegnen kann. Heinrich Brilleur, im ersten Teil Ihres Brecht-Films wird der junge Brecht gespielt von Tom Schilling. Im zweiten Teil wird Brecht ab der Rückkehr aus dem Exil gespielt von Burkhard Klausner. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob der erste Teil sowas wie ein Prolog zum zweiten Teil ist, wo alle Themen sich andeuten und dann im zweiten Teil quasi ihre Vervollständigung erfahren. Ihr erster Teil endet in gewisser Weise mit dem Satz, da steht der junge Brecht am Fenster und fragt, wie wirklich das mit einem Mal ist. Schriftsteller stehen oft wie hinter einer Scheibe zur Wirklichkeit. Sie formen sie zu Personen, um eine Geliebte wird die Figur aus einem Roman. Und hier bricht die Wirklichkeit durch die Scheibe, sie splittert und er steht vor den Toten. Und davor hat er sich ja immer gehütet, wenn es geht, direkten Kontakt mit der Wirklichkeit zu haben. Aber die Auseinandersetzung mit der Realität, die eben in dieser Abschlussszene von Teil 1 letztendlich Thema wird, die geht ja in Teil 2 Ihres Docudramas weiter, Heinrich Brilleur. Und dann wird er ja auf eine ganz andere Art und Weise mit der Realität, nämlich auch der Realität der Partei, konfrontiert. Ist er jemand, der dann scheitert? Nein, er hat sich taktisch verhalten. Er hat durchgesetzt, dass seine Proben und seine Stücke weitergingen bis zu seinem Tod. Er musste schweigen. 4 Wochen später sind die Sowjets in Ungarn einmarschiert. Was er dann gesagt hätte, das wäre die Frage gewesen, ob er nochmal geschwiegen hätte. Denn wenn Brecht weggegangen wäre, dann wären viele andere auch aus der DDR weggegangen. Er war schon ins Exil gefahren mit dem Werkzeug des Marxismus, des dialektischen und historischen Materialismus. Mit dieser Lupe von Marx und Engels hat er die Gesellschaft gesehen und daraus die Hoffnungen entwickelt, eine neue Gesellschaft unter der sowjetischen Besatzung mit Hilfe der Roten Armee und so weiter zu entwickeln. Und das ging immer weiter schief. Er hat aber dagegen gehalten mit seinen Stücken und versucht, auf seine Weise im Theater die Leute anders anzusprechen, ob die Marxisten, wie er sie nannte, da oben in der Führung das wollten oder nicht. Die letzten Worte von Bertolt Brecht in ihrem Film zitiert, lasst mich doch in Ruhe. Ich finde, das wirkt unendlich nüchtern. Ist der Satz auch ein Kommentar zu all diesen Widersprüchen? Naja, ich fand diese lakonische Bemerkung, ich fand, das war an der Stelle der richtige Ton, um nicht jetzt in eine Weihefeier zu kommen. Keine Weihefeier, sondern ein Docudrama. Brecht läuft am 22. März auf Arte und am 27. März dann im Ersten.